Sie hören einen Vortrag von Jörg Kronauer zum Thema europäische Rechte, vorgetragen in der Veranstaltungsreihe 2010 der Jugendinitiative gegen Rassismus und Antisemitismus und der DGB-Jugend Regensburg. Europa ist für einen Abend ein etwas großer Kontinent. Die extreme Rechte in Europa, man muss sie, denke ich, wenn man das Phänomen analysiert, schon auf jeden Fall länderweise angehen. Ansonsten würde man in Pauschalisierungen verfallen müssen, die dem Thema nicht gerecht werden. Und das wiederum führt dazu, dem Thema nicht gerecht, dass ich jetzt nur auf einen kleinen Teil von europäischen Staaten eingehen kann. Ich habe ein paar ausgewählt, und zwar habe ich welche ausgewählt, also Staaten, in denen entweder Organisationen der extremen Rechten im Moment besonders erfolgreich sind, besonders stark, oder Länder, bei denen, also konkret Tschechien, wo bestimmte Ereignisse vorgefallen sind, die ziemlich Wellen geschlagen haben. Und ich denke, Tschechien ist für euch hier ja auch ein Thema, was einfach präsenter ist als in NRW zum Beispiel, wo ich herkomme, sodass ich eben Tschechien auch noch mit ausgewählt habe. Wir können gerne nachher stichpunktmäßig auch noch auf andere Länder eingehen in der Diskussion, aber ich möchte es halt auf ein paar beschränken. Also beschränken möchte ich es auf Belgien, wo der Vlaams Belang aktiv ist. Der Vlaams Belang ist lange Zeit eigentlich die Partei der extremen Rechten gewesen, die in dem Gebiet, wo sie antritt, die stärkste gewesen ist. Inzwischen trifft das nicht mehr ganz zu, aber sie ist nach wie vor eine der stärksten in Westeuropa und das über lange Zeit. Dann möchte ich eingehen, ein bisschen kürzer, auf Norditalien, wo die Lega Nord sehr stark ist, und vielleicht auch noch ein bisschen auf Italien insgesamt, aber vielleicht können wir das dann auch in die Diskussion schieben. Ich möchte kurz eingehen, ein bisschen auf Österreich in Bezug auf strukturelle Geschichten, und dann möchte ich übergehen zu Osteuropa. Da möchte ich was sagen, vor allem zu Ungarn. Das ist, denke ich, der Staat in Europa, wo das Problem im Moment am größten ist. Kurz möchte ich eingehen auf Tschechien und, wenn die Zeit noch reicht, ein bisschen auf Russland. Ich möchte am Anfang ein bisschen länger auf Belgien und den Vlaams Belang eingehen, weil man an dem Vlaams Belang sehr viel wirklich im Detail sehen kann, was auch auf andere Länder hinterher zutrifft. Gut, und insgesamt die extreme Rechte in Europa, also außerhalb Deutschlands, das klingt immer so, wie wenn das ein Thema wäre, was mit uns hier in Deutschland nicht viel zu tun hat. Das ist meiner Ansicht nach eine Meinung, die zu kurz greift, und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass in Europa nach wie vor Deutschland die stärkste Macht ist, und das hat natürlich auf die politische Landschaft Auswirkungen. Es gibt keine Organisation, keine ernstzunehmende politische Organisation in Europa, die die Tatsache ignorieren kann, dass die stärkste Macht mitten im Kontinent liegt, nämlich hier in Deutschland. Jede politische Organisation muss auf die eine oder andere Weise damit umgehen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass es in der extremen Rechten in ganz Europa sehr viele Organisationen gibt, die auf eine frühere Phase der deutschen Expansion zurückgehen, nämlich auf die Kollaboration zu Zeiten des Nationalsozialismus. Hier ein Plakat, Deutschlands europäische Sendung. Die Nazis waren durchaus auch, wenn es der Anlass erfordert hat, europamäßig drauf. Die Nazis haben durchaus auch gesagt, man muss Europa einigen in der einen oder anderen Form. Sie haben sich sicherlich was anderes vorgestellt, als was man sich heute allgemein darunter vorstellt. Aber diese europäische Politik, die ist bei den Nazis durchaus da gewesen. Und sie hat Freunde und Freundinnen in fast allen Ländern Europas gefunden. Das waren dann die Kollaborateure und Kollaborateurinnen damals. Und es ist nicht so, dass die Kollaboration 1945 im Boden verschwunden wäre, genauso wie die alten Nazis nicht im Boden verschwunden sind. Auch die Kollaboration hat in der einen oder anderen Form weiter existiert und sie ist für die heutige extreme Rechte in Europa nach wie vor von Bedeutung. Ich will sagen, auch hier spielt eben, wenn auch in so einem historischen Rückblick oder basierend auf historischen Entwicklungen, eben Deutschland auch eben für die extreme Rechte außerhalb Deutschlands in Europa eine sehr große Rolle. Ich hoffe, dass das im Laufe des Vortrags deutlich wird, also eben damit auch deutlich, dass die Sachen uns hier durchaus auch mehr angehen, als einfach nur praktisch das Sammeln von Kenntnissen darüber. Gut, anfangen möchte ich mit Westeuropa und speziell mit Belgien und dem dortigen Vlaams Belang. Belgien ist ein Staat, der eine Besonderheit hat, und zwar besteht die Besonderheit in den Sprachen in Belgien. Das ist ganz klar. Rechts auf der Karte hier ist Belgien in drei verschiedenen Farben dargestellt. Diese drei Farben repräsentieren erstmal nur die Sprachen. Das Gelbe hier im Norden, das ist das Gebiet, in dem Niederländisch gesprochen wird, also das historische Flandern, der flämische Landesteil Belgiens. Das, was hier rosa schraffiert ist, ist der französischsprachige Landesteil, die Wallonie. Und das, was im Osten blau markiert ist, das sind die deutschsprachigen Gebiete. Es gibt ungefähr 70.000 Menschen im Osten Belgiens, die Deutsch als Muttersprache sprechen, in den Gebieten um Eupen und St. Vith herum. Aber das spielt jetzt für das, was ich jetzt sage, eigentlich keine Rolle. In der Mitte Belgiens seht ihr Brüssel. Brüssel ist als Stadt erstmal französischsprachig dominiert, obwohl es offiziell zweisprachig ist. Man findet natürlich auch niederländisch sprachige Bewohnerinnen und Bewohner in Brüssel, aber dominant ist erstmal das Französische, das ist völlig klar. Gut, das Entscheidende für Belgien insgesamt als Land und auch für die Rechte in Belgien ist eben die Tatsache, dass es diese beiden Landesteile gibt. Der Vlaams Belang ist eine Organisation, die nur im nördlichen Landesteil in Flandern aktiv ist. Das liegt daran, dass den Vlaams Belang die Wallonie überhaupt nicht interessiert. Der Vlaams Belang versteht sie nämlich als flämische Bewegung. Hier ein Bild, links im Bild zu sehen, Philipp de Winter. Das ist die Galionsfigur des Vlaams Belang. Nicht der Parteichef, aber eigentlich die führende Figur. Hier rechts auf dem Bild Philipp de Winter zu sehen mit Markus Beisicht, einer der führenden Gestalten von Pro Köln. Pro Köln arbeitet sehr eng mit dem Vlaams Belang zusammen. Hier sieht man auch wieder die Berührungspunkte nach Deutschland, die immer wieder auftauchen werden. Der Vlaams Belang hat eine Programmatik, die sehr typisch ist eigentlich für verschiedene Parteien in Westeuropa, die in Westeuropa sehr erfolgreich sind. Deswegen möchte ich jetzt exemplarisch am Beispiel des Vlaams Belang ein bisschen auf die Programmatik eingehen. Kurz vorab, die Zitate, die hier abgedruckt sind, das ist die autorisierte Übersetzung des Vlaams Belang. Es ist manchmal ein etwas eigentümliches Deutsch, aber so will es der Vlaams Belang, so ist es die autorisierte Fassung. Das Hauptthema des Vlaams Belang ist, dass er Flandern abspalten will, den niederländischsprachigen Landesteil. Der Hintergrund ist heute, es hat eine längere Geschichte dazu noch gleich, aber der Hintergrund ist heute, dass Flandern, also wie gesagt der nördliche Landesteil mit den Häfen und dem ganzen Kram, dass dieser Landesteil inzwischen deutlich reicher ist als der südliche französischsprachige Landesteil. Das führt dazu, dass es im Norden, in Flandern, einen ziemlich starken Wohlstandschauvinismus gibt und eben auch eine starke Bewegung, die durchaus eine Abspaltung eben des nördlichen Landesteils befürwortet, damit die Gelder nicht mehr in den Süden gehen. Die ideologische Ausformulierung, die das beim Vlaams Belang eben annimmt, die kann man in der Programmatik sehen, Zitat: Der Vlaams Belang ist Verfechter einer Auflösung des belgischen Staates. Zwischen Flamen und Wallonen bestehen enorme kulturelle, politische und wirtschaftliche Unterschiede. Flandern und Wallonien sind zwei total verschiedene Länder mit einer verschiedenen Kultur und Geschichte. Der Vlaams Belang will die auferlegten und undurchsichtigen Transfers nach Wallonien, gemeint ist einfach die staatliche Mittelumverteilung, jährlich mindestens 12,68 Milliarden Euro beenden. Durch diese Transfers verlieren die Flamen jährlich mehr als 7% ihrer Inlandserzeugung. Es handelt sich um den höchsten Geldstrom nach einer anderen Region in der Welt, behaupten sie, aber wie auch immer. Auch in wirtschaftlichen Kreisen nimmt die Einsicht zu, dass es die höchste Zeit ist für eine flämische Unabhängigkeit. Das ist also praktisch das Kernmoment des Vlaams Belang, so einen Wohlstandschauvinismus, der auf die Abtrennung des nördlichen Landesteiles zielt, mit dem Ziel eben nicht mehr an den Süden zahlen zu müssen. Die weitere Programmatik des Vlaams Belang ist ziemlich deutlich. Man kann sie schon an der ekelhaften Karikatur hier rechts erkennen. Flandern ist kein Immigrationsgebiet, steht in der Programmatik. Der Vlaams Belang ist der Meinung, dass Flandern keine Politik führen darf, die weitere Immigranten anzieht. Der Vlaams Belang plädiert für eine drastische Verstrengung der Einbürgerungsgesetzgebung. Die Einbürgerung soll die Krönung eines erfolgreichen Assimilierungsprozesses sein. Wir wollen, dass Flandern sich verabschiedet von der misslungenen Knutschpolitik gegenüber Fremden, wie dies auch in anderen europäischen Ländern der Fall ist. Zitat Ende. Das ist also die Formulierung, mit der der Vlaams Belang seine rassistische Politik hier festhält. Und das ist auch wirklich wichtig, sich das klarzumachen. Das Grundmoment beim Flamsbelang ist Rassismus. Das ist einfach deswegen wichtig, weil es nachher auch um den Islam geht und um einen bestimmten Umgang damit. Aber hier die Karikatur hier rechts, die auch vom Flamsbelang verbreitet wird, das ist was, das lässt einfach keine Fragen mehr übrig. Es geht, und das muss man festhalten, schlicht und einfach um Rassismus. Ja, der Islam. Aus dem Parteiprogramm des Flamsbelang, Zitat: Ausländer aus islamischen Ländern haben deutlich mehr Probleme, sich unserer abendländisch-westlichen Kultur und Lebensweise anzupassen. Teilweise erfolgt überhaupt keine Anpassung, denn entscheidende Wertvorstellungen islamischer Zuwanderer unterscheiden sich fundamental von unseren, beispielsweise hinsichtlich der Gleichberechtigung von Mann und Frau, bezüglich der Freiheit der Meinungsäußerung oder der Trennung von Staat und Religion, also grundlegende Prinzipien unserer westlichen Demokratie. Zitat Ende. Ist so, wie es da steht, natürlich totaler Blödsinn. Also auch wenn der Flamsbelang sicherlich die Bundesrepublik als westliche Demokratie einstufen würde, Staat und Kirche sind hier nicht getrennt. Und wie es mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau aussieht, ist ja auch bekannt. Aber gut, das Entscheidende ist auch überhaupt nicht das. Das Entscheidende ist auch nach wie vor beim Flamsbelang eben der Rassismus, der sich seit einigen Jahren eben vor allem als Anti-Islamismus äußert, als eben Vorgehen gegen den Islam. Der Hintergrund ist schlicht und einfach, dass die extreme Rechte ja in vielen Ländern, aber eben auch in Flandern, sagt, es ist im Moment viel leichter vermittelbar, gegen den Islam vorzugehen, als einfach plumpe rassistische Parolen zu dreschen. Mit einem Vorgehen gegen den Islam wird man in der Lage sein, breitere Bevölkerungskreise anzusprechen. Daher soll das so getan werden. Rechts auf dem Bild auch eines der typischen Symbole zu sehen. Der Anti-Islamismus ist nach wie vor das große einigende Band von Organisationen wie dem Flamsbelang. Es tauchen gleich noch einige andere von dieser Sorte auf. Und wie gesagt, der Kern ist eben der alte Rassismus. Es geht letztlich eben nicht um die Religion. Weiter in der Programmatik. Ein sehr wichtiges Thema für den Flamsbelang und das auch schon gut seit den 90er Jahren, seit Anfang der 90er Jahre eigentlich, ist ein tatsächlicher oder vorgeblicher Kampf gegen die Kriminalität. Zitat: Kriminalität greift die Lebbarkeit unserer Städte und das soziale Gewebe unserer Gesellschaft an. Der Flamsbelang hat die Vogel-Strauß-Politik der aufeinanderfolgenden belgischen Regierungen satt. Um unsere flämischen Städte und Gemeinden wieder sicher zu machen, ist eine Politik von Null-Toleranz essentiell. Dies bedeutet, dass sofort und überall gegen jede Form von Kriminalität und Vandalismus vorgegangen wird. Zitat Ende. Rechts entsprechende Bildchen oder eben oben ein Zeitschriftentitel vom Flamsbelang dazu. Auch das ist natürlich was, was immer rassistisch aufgeladen ist, diese Null-Toleranz-Politik. Es ist tatsächlich so, dass es dem Flamsbelang seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre durchaus auch gelingt, in städtischen Milieus oder in städtischen Vierteln damit zu punkten mit dieser Politik, die traditionell eher proletarisch geprägt sind, die zum Teil eine starke Armut aufweisen und wo es teilweise dann eben auch eine erkennbare Armutskriminalität gibt. Das ist genau das, was der Flamsbelang aufgreift und was immer auch mit Rassismus verknüpft wird. Also es wird dann natürlich immer auch gesagt, die Kriminalität kommt daher, dass die Ausländer hier sind. Die sind diejenigen, die hier die Kriminalität ins Land eingeschleppt haben. Also diese autoritäre Form von Politik ist auch ein ganz konstitutives Moment des Flamsbelang und auch das findet man in entsprechenden Organisationen eigentlich in sehr vielen europäischen Ländern wieder. Schließlich noch was zum Thema Europa. Zitat, oder andersrum, ich fange mal nicht mit dem Zitat an, sondern rechts mit dem Bild. Da steht drauf: Volk, werde Staat. Volk. Also hier ist erkennbar, dass der Flamsbelang Volk anders definiert als Staat. Das Volk ist nicht der Staat, das Volk soll erst der Staat werden. Der Hintergrund ist, dass der Flamsbelang, wie eigentlich alle Organisationen der extremen Rechten, eine völkische Ideologie vertritt. Soll heißen, beispielsweise Belgier oder Belgierin ist nicht, wer in Belgien lebt und einen belgischen Pass besitzt, sondern Flame oder Flämin ist, wer flämische Vorfahren hat und die niederländische Sprache spricht. Das heißt also, eben beim Flamsbelang wird Volk eben völkisch definiert, die blutliche Abstammung ist dabei wichtig, dann natürlich auch die kulturelle Zugehörigkeit, aber es geht nach wie vor eben auch um die blutliche Abstammung. Ja, und der Vlaams Belang sagt, wie eigentlich sehr viele völkische Organisationen, so ein Volk wie zum Beispiel die Flamen, dieses Volk soll eigentlich auch einen eigenen Staat haben. Also Belgien ist nach Ansicht des Vlaams Belang ein Vielvölkerstaat, weil da gibt es eben den niederländischsprachigen Landesteil, eben die Flamen. Es gibt dann die französischen Wallonen und es gibt die deutschsprachigen. Und nach Ansicht des Vlaams Belang sind das eben drei Völker. Der Vlaams Belang sagt, jedes Volk soll einen eigenen Staat kriegen. Volk werde Staat. So, und wenn man diese Idee jetzt mal auf Europa überträgt, dann Volk werde. ergibt sich eine ganz bestimmte Konzeption. Dann muss man nämlich sagen, wenn man Europa tatsächlich nach diesen völkischen Kriterien gliedert, dann wird Flandern ein Staat, die Wallonie wird ein Staat, die deutschsprachigen Gebiete in Ostbelgien, ja, die schließen sich dann vielleicht an Deutschland an. Nach diesen völkischen Kriterien müsste man auch Spanien zum Beispiel zerteilen in das Baskenland, Katalonien, eventuell noch Galizien und den Rest Spaniens. Und so weiter, ne? Also nach diesen völkischen Kriterien müsste man Europa eben so zerteilen. Und der Vlaams Belang sagt jetzt, das ist tatsächlich ein Europa, wie wir es anstreben. Ein Europa, wo eben lauter so kleine Völkchen ihren eigenen Staat haben. Und eben auf der anderen Seite sagt der Vlaams Belang aber auch, es ist durchaus in Ordnung, wenn diese ganzen kleinen Völkchen sich zu einer Europäischen Union zusammenschließen. Der Vlaams Belang, dem passt die Europäische Union, so wie sie heute ist, durchaus nicht. Aber der Vlaams Belang ist nicht grundsätzlich gegen eine europäische Einigung. Es muss nur eine andere Form sein, nämlich so eine Art Europa der Vaterländer, wo die einzelnen Staaten zwar kooperieren, aber nicht so eng kooperieren, wie sie es in der Europäischen Union tun. Zitat. Der Vlaams Belang plädiert für ein konföderales Europa. Die verschiedenen Völker sollen ihre eigene Identität behalten und ihre eigene Politik führen können. Unsere Partei verwirft einen europäischen föderalen Staat, ein europäisches Grundgesetz und eine europäische Staatsbürgerschaft. Die EU darf kein Belgien im Großen werden. Zitat Ende. Ne, also mit Belgien im Großen wäre eben gemeint ein großer europäischer Staat, in dem der dann nach Ansicht von Völkischen eben wieder ein Völkergefängnis wäre. Das soll nicht sein. Gut, das wären so die ideologischen Kernelemente des Vlaams Belang und wie gesagt, einschließlich dieser Europavorstellungen, das sind Vorstellungen, die unter anderem, kommen wir gleich noch dazu, also die in verschiedenen europäischen Ländern ganz ähnlich oder sogar identisch wieder auftauchen. Der Vlaams Belang, halt nochmal zurück, ist nicht schon immer stark gewesen. Der Vlaams Belang ist stark. Eigentlich seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das hat damit zu tun, dass der Vlaams Belang Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre angefangen hat, seine Politik zu modernisieren. Man kann es hier an den Wahlergebnissen erkennen. 1978, unmittelbar nach der Gründung, 1,4%, 1981 1,8% und so geht es weiter bis 1987 1,9%. Also gut, man muss in Rechnung stellen, dass das belgienweit 1,9% sind. Wir sagen in Flandern, dass ein bisschen mehr, aber ungefähr die Hälfte der Bevölkerung hat, also 3,8%. Aber trotzdem, das ist nicht überwältigend viel. 1991 geht es dann plötzlich rauf auf 6,6% landesweit und es pendelt sich dann um die 10% landesweit ein, also um die 20% flandernweit. Die Frage ist nun, wo kommt dieser plötzliche Aufstieg des Vlaams Belang her? Interessant ist, dass der Vlaams Belang Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sich ein bisschen geändert hat. Damals sind Leute wie Philipp de Winter, der am Anfang auf dem Foto war, also relativ junge Leute, damals aktiv geworden, sind die Parteihierarchien hochgeklettert und haben da eben versucht, die Politik zu modernisieren. Sie haben das eigentlich gemacht, indem sie sich orientiert haben an den deutschen Reps. Die deutschen Reps waren Ende der 80er Jahre ja bekanntlich sehr erfolgreich. Das war ein Erfolgskonzept und Leute wie Philipp de Winter haben immer nach Deutschland geschielt und haben geschaut, wie machen das denn die Reps? Und sie haben versucht, sich da einiges abzuschauen. Abgeschaut haben sie sich vor allem die heftig rassistischen Kampagnen, die Reps auch gefahren haben und die der Vlaams Belang damals zwar auch drauf hatte, aber nicht in dieser Intensität und nicht in dieser Schärfe. Der Vlaams Belang, ich muss es kurz noch einschieben, hieß damals noch Vlaams Blok. Warum er heute Vlaams Belang heißt, dazu gleich mehr. Jedenfalls Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hat praktisch das Modell Rep beim Vlaams Belang gegriffen und die Wahlergebnisse gingen rauf. Die Qualitäten des Rassismus, kann man erkennen, wenn man sich, wenn man sich ein Zitat von 1992 anschaut, im Jahr 92 hat der Vlaams Belang einen 70-Schritte-Plan zur Lösung des Ausländerproblems veröffentlicht, der gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Das ist in Belgien festgestellt worden. Und dazu hat dann ein führender Politiker der Partei gesagt, Zitat, der Vlaams Blok, so hieß er ja damals noch, fühlt sich in der Tat nicht an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte gebunden. Diese UN-Deklaration wurde gemeinsam mit Menschen aus dem Senegal und aus Côte d'Ivoire verfasst. Hier in Borrehout, einem Vorort von Antwerpen, müssen wir das nicht berücksichtigen. Zitat Ende. Ja, das ist genau die Qualität von Politik, mit der der Vlaams Belang damals seine Erfolge erzielt hat und die ihm auch eben bleibende Erfolge gesichert haben. Man muss noch dazu sagen, dass es tatsächlich zu dieser Zeit dem Vlaams Belang gelungen ist, auch in eben, wie gesagt, proletarisch geprägte Milieus einzuziehen und einzudringen und dort eben auch wirklich Stimmengewinne zu erzielen. Das ist einfach das, was ihm damals die Masse an Stimmen gebracht hat. Vom Vlaams Blok zum Vlaams Belang. Wie gesagt, am Anfang hieß das Ding Vlaams Blok, also flämischer Block. 2004 gab es Urteile in einem Gerichtsverfahren gegen den Vlaams Blok. Es ist so, dass es in Belgien ein Gesetz gibt, das es verbietet, zum Rassismus aufzustacheln. Und Organisationen, die das tun, die dürfen, also denen wird zumindest die Finanzierungsmöglichkeit rechtlich genommen. Rechtlich gesehen ist ein komplizierter Prozess. Faktisch ist es ein Parteiverbot. Also wir sagen, eine Organisation, die nachweislich und nach gerichtlichem Urteil zum Rassismus aufstachelt, die ist praktisch de facto verboten. Ein solches Urteil hat ein Berufungsgericht in Gent am 21. April 2004 gefällt und das ist dann am 9. November 2004 vom belgischen Kassationshof bestätigt worden. Das Urteil, dass der Vlaams Belang eine, Zitat, dauerhafte Anstachelung zur Spaltung der Bevölkerung und zum Rassismus, Zitat Ende, betreibt. Damit war der Vlaams Blok de facto verboten. Übrigens der 9. November 2004, das ist natürlich ein symbolisches Datum und das Gericht hat natürlich dieses Datum nicht zufällig gewählt. Sowas passiert eigentlich in so hochrangigen Institutionen kaum. Gut, der Vlaams Blok war also verboten, hat aber überhaupt nichts ausgemacht, denn ein paar Tage später hat sich der Vlaams Belang gegründet, eine neue Partei. Das Führungspersonal war absolut identisch, die Programmatik war absolut identisch, die Parteimitglieder sind einfach transformiert worden und die Parteispitze hat das bei der Neugründung des Vlaams Belang dann auch ausdrücklich gesagt, dass hier überhaupt nichts Neues stattfindet, sondern dass nur dasselbe unter einem neuen Label weitergeführt wird. Seitdem heißt der Vlaams Blok eben Vlaams Belang. Der heutige Vorsitzende des Vlaams Belang ist recht interessant. Lange waren es Politfreaks mehr oder weniger, die den Vlaams Blok oder Vlaams Belang geführt haben, also Leute, die einfach Berufspolitiker waren, wenn man so will. Heute ist Bruno Falkeniers Chef des Vlaams Belang. Das ist deswegen interessant, weil Bruno Falkeniers nicht irgendwer ist, sondern er hat sehr lange eine hochrangige Position gehabt in einem der größten Unternehmen im Antwerpener Hafen. Der Antwerpener Hafen aber wiederum ist der zweitgrößte in Europa, da kommt Hamburg noch lange nicht mit, und einer der größten in der Welt, also ein riesiges Wirtschaftsunternehmen. Ich will sagen, ein Unternehmen, das eines der größten im Hamburger Hafen ist, ist natürlich auch auf jeden Fall ein sehr bedeutendes Unternehmen in ganz Belgien, in Flandern sowieso. Das wiederum bedeutet, Bruno Falkeniers, der lange eben an einer hochrangigen Position in diesem Unternehmen gearbeitet hat, ist jemand, der wirklich aus dem inneren Establishment kommt. Der ist ganz dick drin im Geschäft gewesen, und zwar nicht im Politgeschäft, sondern im wirtschaftlichen Geschäft. Der kommt also mitten aus der Antwerpener Bourgeoisie, wenn man so will, aus der Wirtschaftsbourgeoisie. Und das ist natürlich ein interessanter Vorgang, denn es ist schon ein Unterschied, ob der Parteichef jemand ist, der einfach sein Leben lang Politik gemacht hat und vielleicht so seine persönliche Verankerung hat, oder ob das jemand ist, der wirklich direkt aus dem Establishment kommt und Kontakte überall hin hat. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und das ist seit inzwischen 2 Jahren der Fall. Seit inzwischen 2 Jahren wird der Vlaams Belang von Bruno Falkeniers geführt, eben von einem aus dem dicken Antwerpener Establishment. Das ist gar nicht so erstaunlich, denn dieser Separatismus, den der Vlaamsbelang vertritt, dass man sich abspalten will von Flandern. Das wird ja schon sehr lange vertreten, das wird eigentlich schon seit mehr als 100 Jahren von Teilen der Antwerpener Bourgeoisie vertreten und natürlich seit den 70er Jahren, seit Flandern, der deutlich reichere Landesteil ist, ganz stark eben auch von größeren Teilen der Antwerpener Bourgeoisie. Der Vlaamsbelang ist also schon immer eigentlich relativ dick in der Antwerpener Bourgeoisie verankert gewesen, in einem viel höheren Maße als das extrem rechte Parteien in Deutschland seit 1945 hier gewesen sind. Und das ist natürlich auch was für diese Partei unheimlich wichtig ist und ihr eine solide Basis verschafft. Dass der Vlaamsbelang so dick in der Antwerpener Bourgeoisie verankert ist, heißt nicht, dass da nicht auch andere Gestalten dabei wären. Das ist das Beispiel Bart Deby, hier links auf dem Bild zu sehen, rechts auf dem Bild mit Manfred Ruus, einem der anderen Hauptgestalten von Pro Köln, Pro NRW und den anderen Pro-Organisationen. Bart Deby ist eigentlich ein Polizist gewesen. Er hat für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt im Jahr 2007. Da gab es ein Verfahren gegen ihn. Und ich möchte euch ein kurzes Zitat aus dem Kölner Stadtanzeiger vorlesen. Der Kölner Stadtanzeiger ist ein Lokalblatt aus Köln, was eigentlich so ist wie viele Lokalblätter, nämlich fürchterlich langweilig und öde. Aber der Kölner Stadtanzeiger mag Pro Köln nicht, weil Pro Köln nämlich den Kölner Klüngel aufmischt, so ein bisschen. Das tun sie wirklich. Und der Kölner Stadtanzeiger gehört natürlich zum Kölner Klüngel. Und deswegen sind die Artikel des Kölner Stadtanzeigers über Pro Köln und dessen Umfeld wirklich gut. Ja, und im Kölner Stadtanzeiger konnte man lesen, im April 2007, Zitat, am Donnerstag vergangener Woche wurde Bart Deby, Mitglied, also auch führendes Mitglied des Vlaamsbelang, in Antwerpen zu 3 Jahren Haft auf Bewährung sowie einer Geldstrafe von 7.500 Euro verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Ex-Polizist, er war nämlich suspendiert worden inzwischen, dass der Ex-Polizist sich der Körperverletzung im Dienst schuldig gemacht hat, Vernehmungsprotokolle fälschte und übertriebene polizeiliche Gewalt anwandte. Getroffen hat es meistens Ausländer, wie etwa die türkische Familie Ulodogan. Vor 4 Jahren randalierten Betrunkene vor deren Haustür. Die Familie Ulodogan ging dazwischen und rief die Polizei um Hilfe. Die Polizei erschien in Gestalt von Bart Deby, nahm die türkischen Kriminellen auf der Stelle fest, also die Familie, und misshandelte sie auf der Wache. Zitat, die Schafe sind da, jetzt kann das Opferfest beginnen, Zitat Ende, ließen sich die Polizisten vernehmen und schon knallte der Kopf eines der Festgenommenen gegen eine Heizung und Polizeistiefel kamen den Gesichtern der Betroffenen schmerzhaft nahe. Aber nicht nur dieser Übergriff wurde Deby vorgehalten, für die Zeit zwischen 1999 und 2003 meldeten sich 27 Opfer. Von illegalen Hausdurchsuchungen, Diebstahl und gefälschten Polizeiberichten war die Rede. Deby hingegen spricht auch heute noch davon, dass er lediglich die, Zitat, Müllbezirke der Stadt aufräumte, Zitat Ende, findet, dass die Richter blanken Unsinn erzählen und sieht sich als Opfer eines von den Linken gesteuerten Komplotts. Dann steht da noch, dass Deby eben den Spitznamen Elfmeterbart hatte, weil er die Verdächtigen immer so getreten hat. Gut, also solche Gestalten sind durchaus auch aktiv im Vlaamsbelang. Man sieht also, die Milieus, die da zusammenkommen, sind durchaus sehr gemischt. Es ist nicht nur die Bourgeoisie, sondern eben auch solche Gestalten, die sich da rumtreiben. Und im Umfeld des Vlaamsbelang gibt es noch ganz andere Figuren. Im Jahr 2006 gab es einen Mord, der eigentlich europaweit für relativ viel Aufsehen gesorgt hat. Da hat ein 18-jähriger Rechtsextremer eine junge Frau und ein 2-jähriges Mädchen erschossen. Der Grund dafür, dass er sie erschossen hat, war, dass die Frau dunkle Haut hatte. Ja, und das hat er dann auch offen eingestanden. Dieser Mann selber ist nicht Mitglied beim Vlaamsbelang gewesen, aber dieser Mann stammte direkt aus dem Vlaamsbelang-Umfeld. Verwandte von ihm waren für den Vlaamsbelang aktiv. Der Großvater war ein alter Kollaborateur, der damals mit den Nazis kollaboriert hat. Also das Milieu ist schon relativ eindeutig zuzuordnen, aus dem dieser Mörder damals kam. Zum Thema Antisemitismus beim Vlaamsbelang, das ist ein relativ wichtiges Thema. Und zwar gerade beim Vlaamsbelang. Und zwar deswegen, weil der Vlaamsbelang von sich sagt, er ist gegen den Islam, aber er ist nicht antisemitisch. Das sagt die Parteiführung. Man kann das sehen an einem Zitat von Philipp de Winter, das er in einem Interview mit Haaretz im Sommer 2005 von sich gegeben hat. Er hat damals gesagt, Ich bin daran interessiert, Israel zu besuchen, vor allem aus einer geostrategischen, von einem geopolitischen Gesichtspunkt aus. Wir in Westeuropa sollten realisieren, dass unsere Verbündeten nicht in der arabischen oder islamischen Welt sind, sondern mehr in Israel. Ich denke auch, dass der Islam heute der Feind Nummer eins, nicht nur in Europa, sondern in der gesamten freien Welt ist. Nach dem Kommunismus ist die größte Bedrohung für den Westen der radikale fundamentalistische Islam. Es gibt 35 Millionen Muslime auf Europas Boden und das wird eine Drohung. Es ist ein richtiges, ein reelles trojanisches Pferd. Daher denke ich, dass eine Allianz zwischen den westeuropäischen Staaten und dem Staat Israel notwendig ist. Wir sollten uns distanzieren von all diesen Individuen und Gruppen mit antisemitischen Tendenzen und von Holocaust-Leugnern. Ich habe keine Verbindung mit solchen Dingen, sagt er. Das ist wirklich wichtig, denn also diese Strategie versucht der Flams Belang tatsächlich zu fahren. Also er versucht, auf Kampf gegen den Islam zu setzen und diesen Kampf durchaus auch, wenn möglich, im Bündnis mit jüdischen Organisationen durchzuführen. Das würden Leute wie Philipp de Winter überhaupt nicht ausschließen. Deswegen hat er Harald dieses Interview gegeben. Und natürlich steckt immer der Gedanke dahinter, dass es ja bekannt ist, dass die extreme Rechte in ganz Europa wild antisemitisch ist und deswegen auch international es schwer haben wird außerhalb Europas, wenn sie mal irgendwo an die Macht kommt. Und um dem vorzubeugen, versucht Philipp de Winter den Anschein abzuwenden, dass der Flams Belang möglicherweise noch antisemitisch drauf sei. Das ist die Oberfläche. Sobald man ein bisschen genauer hinschaut, stellt sich heraus, die Basis des Flams Belang ist so wie die Basis jeder extrem rechten Organisation in Europa. Sie ist natürlich antisemitisch. Es wird schon darauf geachtet, dass antisemitische Äußerungen in offiziellen Publikationen nicht vorkommen, also dass eben die Öffentlichkeit da praktisch die Ansicht gewinnen könnte. Der Flams Belang wäre eine Organisation, in der Antisemiten keinen Raum hätten. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, findet man zum Beispiel, das ist hier nur das bekannteste Beispiel, Leute wie Roland Raas, einen langjährigen Funktionär des Flams Belang, der im niederländischen Fernsehen am 26. Februar 2001 gesagt hat, Zitat, die Verfolgung und Verschleppung der Juden ist systematisch geschehen. Ob es aber geplant war, dass sie alle während des Krieges umkommen, ist eine andere Frage. Auf die Nachfrage und die Zahl von 6,5 Millionen Toten hat er gesagt, Zitat, das wird dauernd angezweifelt. Es sind viele schlimme Dinge geschehen mit Juden, Zigeunern, wie ich höre, anscheinend auch mit Homosexuellen. Aber ob die Zahlen wirklich stimmen, das ist eine ganz andere Frage. Viele haben schon darüber geschrieben und es werden viele unterschiedliche Zahlen werden. Zitat Ende. Frage. Eine recht deutliche Aussage in ihrer Undeutlichkeit. Also solche Holocaust-leugnenden Tendenzen gibt es natürlich im gesamten Flams-Belang bis heute, auch wenn die Organisation versucht, darüber hinwegzutäuschen. Der alte Antisemitismus ist nach wie vor da. Ein kleines Element noch und dann wäre ich durch mit dem Teil zum Flams-Belang. Der Flams-Belang geht zurück auf eine sehr starke Kollaborationstradition. Diese Tradition geht eigentlich noch weit vor den Zweiten und auch vor den Ersten Weltkrieg zurück. Der Hintergrund ist, dass es schon im 19. Jahrhundert in Flandern eine separatistische Bewegung gab. Damals waren die Verhältnisse noch andersrum. Flandern, das waren so die Slums von Europa sozusagen, also das waren echt Armutsgebiete. Und die fühlten sich zu Recht auch tatsächlich abschätzig behandelt von den französischsprachigen Eliten in Brüssel. Und es gab damals schon so Tendenzen zu so einer Unabhängigkeitsbewegung. Diese Unabhängigkeitsbewegung ist sehr rasch gestärkt worden und sie konnte auch nur deswegen so stark werden, weil sie unterstützt worden ist, und zwar von Deutschland. Der Grund war ein simpler außenpolitischer Grund. Deutschland stand immer in Rivalität zu Frankreich und man hat in Berlin immer probiert, den Franzosen was reinzuwürgen, wo man es konnte. Belgien war nun so ein Fall, wo man das versucht hat, denn Belgien war ja ein Gebiet, in dem der Norden, also eben praktisch nur der Süden französischsprachig war und ganz eng an Frankreich angebunden. Und in Berlin gab es damals Überlegungen, halt wirklich auf die flämische Bewegung einzuwirken und zu versuchen, diese flämische Bewegung an Deutschland anzubinden. Man hat damals gesagt, ja, das sind ja eigentlich auch Germanen, Niederländisch, das ist ja so ein niederdeutscher Dialekt. Und es gab auch Leute, die haben damals gesagt, eigentlich müssen wir versuchen, so eine große niederdeutsche Schriftsprache zu konstruieren, also so eine Sprache zu basteln praktisch, die praktisch so eine Obersprache für Niederländisch und Plattdeutsch ist, sodass man praktisch die Niederlande und Flandern als einheitliches Sprachgebiet dann anschließen kann an Friesland oder so irgendwie. Gut, und es gab eben dann auch während des Ersten Weltkriegs starke Versuche, auf die flämische Bewegung einzuwirken und sie an Deutschland anzubinden, mit dem Ziel, Frankreich zu schwächen. Nicht alle unter den Flamen und Flämmen fanden das damals gut, aber einige fanden das klasse und einige haben schon im Ersten Weltkrieg mit den Deutschen kollaboriert, weil sie gesagt haben, wenn die Deutschen uns unterstützen, dann können wir wirklich die französischsprachigen Wallonen loswerden und unseren eigenen Staat gründen. Der Versuch ist schiefgegangen. Beteiligt war unter anderem August Borms, hier links oben auf dem Bild zu sehen, dieses alte Foto. August Borms ist dann nach dem Krieg für seine Kollaboration in den Knast gewandert, hat aber trotzdem weitergemacht, ist dann 28 auch aus dem Knast raus und dann wieder gewählt worden, also bei Wahlen angetreten, mit einem relativ hohen Stimmenanteil in Antwerpen auch in ein Amt gewählt worden. August Borms hat dann auch im Zweiten Weltkrieg wieder mit den Deutschen kollaboriert, mit dem Ziel, eben die Franzosen, also den französischen Einfluss aus Flandern rauszudrängen und eben einen eigenen Staat zu gründen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist August Borms dann hingerichtet worden. Das Plakat links unten ist ein Plakat, das eine Gedenkveranstaltung daran ist. Da haben Organisationen der extremen Rechten in Flandern dazu aufgerufen, eben an August Borms zu erinnern und an seine Hinrichtung zu erinnern. In der Mitte ein Plakat, das geworben hat für den Eintritt von Flamen in die Waffen-SS. Es gab eine flämische Abteilung der Waffen-SS, die eben mit den Deutschen zusammen in der Sowjetunion gegen die Sowjetunion gekämpft hat. Es gab da eine sehr starke Kollaboration, es gab auch eine politische Kollaboration. Rechts unten ein Bild von einer Parteiveranstaltung des Flams Nationalverbund, einer Partei, die damals auf NS-Linie war, mehr oder weniger. Ja, und diese sehr starke Kollaboration, das ist tatsächlich die Wurzel auch des heutigen Flams-Belang. Man kann über personelle Kontinuitäten feststellen, dass der Gründer des Flams-Belangs sich ganz direkt in die Tradition der Kollaboration stellt. Und man kann auch feststellen, dass die Leute im Flams-Belang ganz offen sagen, dass sie praktisch ihren Grund in der Kollaboration haben. Zwei, drei Zitate, um das zu belegen. Zitat: Staff de Klerk, das war hier unten dieser flämische Obernazi, rechts unten auf dem Bild. Staff de Klerk ist einer der historischen Anführer der flämischen nationalen Bewegung. Zitat Ende, das hat Philipp de Winter gesagt vor ein paar Jahren. Zitat: Unsere Partei, der Flams Belang, ist ihr Nachfolger. Zitat Ende, also der Nachfolger dieser NS-Partei, hat er ganz offen so gesagt. Zitat: Während der deutschen Besatzung wurden die Sprachgesetze zum ersten Mal korrekt angewandt und der Prozess der Französisierung wurde gestoppt. Zitat Ende. Auch ein Zitat des Flams Belang. Weiter, Zitat: Tausende von Flamen kämpften an der Ostfront gegen die UdSSR. Zitat Ende. Nein, nicht Zitat Ende. Während des Zweiten Weltkriegs stand ein großer Teil der flämischen Nationalisten auf Seiten des Deutschen Reichs. Wieder, Zitat Ende. Man kann also diese Zitate, findet man reihenweise, und es ist tatsächlich so, dass der Flams Belang sich ganz direkt in der Tradition dieser Kollaborateure sieht, die damals eben mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht haben. Gut, so viel zum Thema Belgien. Man kann, wie gesagt, die Kollaborationstradition hier recht deutlich erkennen und man kann auch recht deutlich erkennen, warum der Flams Belang immer mit Deutschland zusammenarbeitet, von sich aus. Denn die Deutschen haben immer ein Interesse daran, auch heute noch ist es nicht anders, wenn es irgendwo geht, die Franzosen zu schwächen. Und das geht natürlich, indem man praktisch die Wallonie in Belgien schwächt und Flandern stärkt. Die Niederlande lasse ich aus Zeitgründen. Kurz, aber wirklich nur kurz eingehen möchte ich auf Österreich. Was in Österreich ja bekannt ist, also muss ich euch hier sicherlich auch, ich meine, ihr seid ja hier viel näher an Österreich dran, als ich das in NRW bin, aber muss ich euch, denke ich, nicht viel zu sagen. Hier Daham statt Islam, ein FPÖ-Plakat von den letzten oder vorletzten Wahlen. Auch natürlich also dieser Anti-Islamismus ein großes Thema. Unten ein etwas anderes Plakat, Sozialstaat statt Zuwanderung. Da wird so diese soziale Variante der nationalistischen Politik da ein bisschen hervorgekehrt. Rechts, Abendland in Christenhand, Tag der Abrechnung. Auch ein Plakat, das sich gegen den Islam richtet. Das alles, wie gesagt, FPÖ-Plakate, FPÖ-Sprüche. Die FPÖ bekanntlich mit 17,5% 2008. Eine wirklich, wirklich starke Partei. Ideologisch sehr ähnlich wie der Vlaams Belang, auf einer sehr ähnlichen Ebene. Die sind auch in einem engen Kontakt. Die tauschen sich auch sehr regelmäßig aus. Es gibt durchaus auch strategische Absprachen zwischen den beiden Parteien. Ja, interessant ist dieses Plakat hier rechts unten, Abendland in Christenhand. Das ist deswegen interessant, weil es überhaupt nicht typisch ist für die FPÖ, so auf das Christentum zu setzen. Und das hat einen Grund, der wiederum für das Verhältnis zu Deutschland recht interessant ist. In Österreich gibt es traditionell gesehen drei große politische Spektren. Das eine ist der Katholizismus, der immer eng verbunden war mit dem Habsburgerreich und der heute mit der ÖVP verbunden ist, also der konservativen Partei. Ein zweites Spektrum ist die Sozialdemokratie, heute mit der SPÖ verbunden, auch mit der alten sozialdemokratischen Tradition. Und das dritte Spektrum, das ist das sogenannte dritte Lager. Dritte Lager ist der Ausdruck, der in Österreich dafür verwendet wird. Inhaltlich ist es ein Spektrum, das nicht religiös geprägt ist, jedenfalls nicht primär, und das vor allem deutschnational ist. Deutschnational in dem Sinn, dass dieses dritte Lager immer dafür war, zumindest sehr eng mit dem Deutschen Reich oder später dann mit Deutschland zusammenzuarbeiten und natürlich auch dann in den 30er Jahren den Anschluss an Nazi-Deutschland mit befürwortet hat. Nicht das gesamte sogenannte dritte Lager, aber doch große Teile dieses dritten Lagers. Dieses dritte Lager, also wie gesagt, immer deutschnational orientiert und nicht katholisch. Deswegen ist es interessant, dass die jetzt mit Abendland in Christenhand werben, also mit so einem katholischen Slogan. Sie versuchen damit in traditionelle ÖVP-Milieus einzudringen. Das ist der Kick dabei. Aber wie gesagt, dieses deutschnationale sogenannte dritte Lager, das den Anschluss Österreichs, also die Annexion Österreichs im Jahr 1938 mitgetragen hat. Dieses dritte Lager ist natürlich 1945 auch nicht plötzlich weg vom Fenster gewesen. Die Leute sind erstmal natürlich organisatorisch desolat gewesen, haben sich dann aber relativ rasch auch organisatorisch wieder zusammengeschlossen im Verband der Unabhängigen, so hieß das damals, und in den 50er Jahren dann zur Freiheitlichen Partei Österreichs, zur FPÖ. Die FPÖ ist also direkt aus diesem dritten Lager hervorgegangen. Die ist die Partei des dritten Lagers in Österreich heute. Und von daher ist es auch, also gegründet 1956, da ist es völlig klar, da waren auch diverse Altnazis dabei, da waren haufenweise Altnazis dabei. Das war ja genau dieses dritte Lager. Und es ist auch so, die beiden ersten Parteivorsitzenden der FPÖ sind alles wirklich hochgradige Verbrecher gewesen aus SS-Organisationen. die aber eben dann die FPÖ mit aufgebaut haben. Und insofern ist es auch so, dass die FPÖ, die ja die relevante extrem rechte Partei in Österreich ist und eine wirklich sehr starke Partei, dass die genau diese Bindung an Deutschland eben auch praktisch in ihrer Geschichte, in ihrer Ausrichtung, also in ihrer historischen Ausrichtung praktisch schon verwurzelt hat. Von daher ist es auch überhaupt weder ein Zufall noch unernst gemeint oder nebensächlich, wenn FPÖ-Politiker immer wieder Phrasen von sich geben, wie dass der Waffen-SS, Zitat, alle Ehre und Anerkennung, Zitat Ende, zukomme. Das hat Haider mal gesagt, aber das ist natürlich völlig ernst gemeint. Und damit ist einfach diese alte Tradition gemeint, also diese alte deutsche nationale Tradition, deren Befürworter zu bedeutenden Teilen eben in NS-Organisationen aktiv gewesen sind. Und auch, dass Andreas Mölzer, einer der führenden FPÖ-Ideologen, dann mal gesagt hat, NS-Deutschland habe auch schon versucht, Zitat, den Kontinent zu einigen, Europa zu einigen, Zitat Ende. Das ist natürlich auch genau in dieser Tradition verständlich. Gut, hier einfach nochmal, aber das überspringe ich jetzt aus Zeitgründen, diese Geschichten hier. Okay, zu Italien. Da möchte ich jetzt wirklich hauptsächlich eingehen auf die Lega Nord. In Italien gibt es natürlich, abgesehen vom Thema Südtirol, was noch was ganz anderes ist, diverse Parteien und Organisationen, die sich zum Teil direkt auf den alten italienischen Faschismus zurückführen, die zum Teil, wie eben Gianfranco Fini eben sagen, behaupten, sie hätten in den 90er Jahren mit dem alten Faschismus gebrochen. Dann gibt es Leute eben wie Berlusconi, wo man über das Thema Faschismus nochmal ganz anders diskutieren müsste. Also wenn ihr Lust habt, können wir gerne nachher nochmal drüber diskutieren. Ich finde, Berlusconi ist nochmal ein anderes, aber hoch wichtiges Thema eigentlich. Aber gut, die eigentliche starke Partei der extremen Rechten in Italien im Moment, das ist die Lega Nord mit ihrer Führungsfigur Umberto Bossi. Die Lega Nord, die zuletzt 10,9% hatte, landesweit. Also das heißt, im Norden hat sie deutlich mehr. Da kommt sie an die 30% auch, also sogar auf mehr als der Flamsbelang. Die Lega Nord ist eine Partei, die vor allem auf einen Moment rekurriert, das der Flamsbelang auch hat, nämlich auf diesen Wohlstandschauvinismus. Die Lega Nord ist inhaltlich von der Programmatik auch wieder relativ ähnlich wie der Flamsbelang. Deswegen habe ich die Programmatik des Flamsbelang da ein bisschen ausgerollt am Anfang. Auch das ist wieder ganz ähnlich. Auch hier ist der Anti-Islamismus sehr stark. Vor allem aber ist es so, dass die Lega Nord auf dem ökonomischen Gefälle in Italien aufbaut. Norditalien ist ziemlich wohlhabend, Süditalien ist ziemlich arm, kann man ganz deutlich so sagen. Das ist so, seit es Italien gibt, seit Italien in der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde. Das hat sich bis heute nicht geändert und es ist vor allem seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre so, dass es in Norditalien immer stärkere Bewegungen gibt, sich vom Süden abzukoppeln, ganz wie beim Flamsbelang, um die Transferleistungen an den Süden loszuwerden, um selber den eigenen Wohlstand bei sich behalten zu können. Das tut die Lega Nord ganz stark. Dieser Wohlstandschauvinismus ist auch da der große Kern eigentlich. 1979 wird in Venetien, also nahe Venedig, die Lega Veneta gegründet. Die erste dieser Organisationen in den 80er Jahren werden weitere solche Organisationen gegründet. Ende der 80er schließen sie sich endlich dann zusammen zur Lega Nord, treten gemeinsam dann auch bei Wahlen an, werden in den 90er Jahren relativ erfolgreich und sind es dann vor allem eben in den letzten Jahren auch immer wieder. Die Lega Nord ist sicherlich auch noch weiter auf dem aufsteigenden Ast. Das sagen zumindest viele, die dieses Thema genau beobachten. Und ich halte diese Einschätzung für durchaus realistisch. Hier einfach nochmal zwei Plakate. Rechts von einer Demonstration gegen eine Moschee. Links ein Plakat gegen eine Moschee. Führungspersonen der Lega Nord fallen immer wieder dadurch auf, dass sie Schweine an Hundeleinen anbinden und damit dann über Baugelände gehen, wo Moscheen gebaut werden sollen, um die Plätze da aus islamischer Sicht zu entweihen. Ein Europaabgeordneter der Lega Nord ist dadurch aufgefallen, dass er irgendwann mit Gesinnungsgenossen unter einer Brücke durchgegangen ist. Unter dieser Brücke gab es irgendwelche Elendsverschläge, wo irgendwelche Migranten gehaust haben unter erbärmlichen Bedingungen und als eben der Lega Nord Abgeordnete unter der Brücke durch war, haben diese Verschläge gebrannt. Der ist verurteilt worden, dann tatsächlich wegen dieser Brandstiftung trotzdem weiter im Europaparlament gewesen. Also es gibt sehr viele, wirklich sehr hässliche Dinge, die im Umfeld der Lega Nord in Italien geschehen. Es ist ein sehr unangenehmes, also nochmal zusätzlich sehr unangenehmes Klima, was sich da breit macht. Gut, so viel vielleicht erstmal zu Westeuropa anhand von diesen drei Beispielen. In Osteuropa läuft die Politik auf einer etwas anderen Schiene. Das betrifft nicht unbedingt alle Programmpunkte, die ich jetzt vom Flamsbelang angeführt habe. Das betrifft hauptsächlich einen Programmpunkt nämlich den Islam. Wenn man sich die wichtigen Organisationen der extremen Rechten in Osteuropa anschaut, dann ist es so, dass die tatsächlich auch eine Menge von den Programmpunkten teilen, zum Beispiel die Europakonzeptionen, die sind zum Teil recht ähnlich, die Null-Toleranz-Politik wird zum Teil auch vertreten, auch eine rassistische Politik gibt es natürlich in ganz starkem Maße, aber dieser Rassismus drückt sich anders aus in Osteuropa. Das liegt einfach daran, dass die Zusammensetzung der Bevölkerung in Osteuropa grundsätzlich noch eine andere ist, einfach wegen der völlig andersartigen Entwicklung bis 1989. Man findet also in Osteuropa kaum ein Vorgehen gegen den Islam, und zwar das einfach deswegen, weil der Islam da kaum ein Thema ist. Eine kleine Ausnahme wäre dazu Bulgarien, wo es eine türkischsprachige Minderheit gibt, die auch zum Teil zumindest muslimisch geprägt ist. Und da spielt der Islam dann auch plötzlich wieder eine Rolle für die Agitation der extremen Rechten. Aber ansonsten ist es in Osteuropa kein besonderes Thema. Da ist es vielmehr so, dass der Antisemitismus nach wie vor ganz ungebrochen und ungefiltert durchbricht, auf eine ganz fürchterliche Art und Weise. Es kommen gleich noch ein paar Beispiele. Und es ist so, dass es einen ganz virulenten Antiziganismus gibt. Also eine ganz brutale Gewalt, auch gegen Roma vor allem. Das sind die hauptsächlichen Unterschiede zwischen West- und Osteuropa, was eben die völkische Agitation der extremen Rechten angeht. Als erstes Beispiel möchte ich Ungarn nehmen. Ungarn ist sicherlich das Land, wo die extreme Rechte heute am stärksten ist in Osteuropa. Der Hintergrund ist ein bisschen verwickelt, aber ich glaube, man kommt nicht um ihn herum, wenn man diesen Hintergrund verstehen will und wenn man auch die Gefahr verstehen will, die meiner Ansicht nach und auch nach Ansicht vieler Beobachter von Ungarn heute ausgeht. Es ist so, dass es in Ungarn eine ganz starke völkische Grundstimmung gibt, wie es sie in Deutschland auch gibt. Also so eine völkische Ideologie, die eben die Menschen praktisch auf ihre blutsmäßige Abstammung reduziert, die ist in Deutschland ja in der Bevölkerung schon weit verbreitet, in unterschiedlicher Ausprägung. Aber ja, dass man kein Deutscher sein kann, wenn man dunkle Haut hat, also diese absurde Ansicht, ne? Aber diese Ansicht ist ja nach wie vor weit verbreitet und eigentlich Common Sense hier in Deutschland. Und genauso ist es in Ungarn. In Ungarn hat sich im 19. Jahrhundert auch eine völkische Ideologie, ähnlich wie in Deutschland, herausgebildet, die dann sehr stark geworden ist. Dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam das Ende des Ersten Weltkriegs und Ungarn gehörte, wie Deutschland, zu den Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs. Auch zu den Aggressoren, aber dann eben auch zu den Verliererstaaten. Deswegen musste Ungarn dann auch, wie eben Deutschland, wie die anderen Aggressoren auch, eben bestimmte Territorien abgeben. Diese Gebiete, die Ungarn damals abgeben musste, sind unter anderem Teile Rumäniens und Teile der Südslowakei. Und der Vertrag, der völkerrechtliche Vertrag, der Friedensvertrag, in dem das festgelegt worden ist, das war der Vertrag von Trianon. Das bezeichnet einen Ort in Paris, wo dieser Vertrag unterzeichnet worden ist. Trianon ist ein Schlagwort, was heute in Ungarn sehr, sehr präsent ist. Beispiel, man muss einfach nur mal in diesen Tagen in Ungarn durch die Straßen gehen, findet man Plakate wie das hier, links die Säule, auf der das klebt, in der Ondrasche Ut, also in der praktisch Paradestraße, das ist sowas wie unter den Linden in Berlin, halt nur in Budapest. Rechts das Plakat ein bisschen vergrößert. Ihr könnt hier, man kann es wegen den Farben leider nicht so gut sehen, aber ihr könnt hier so ein aufgeteiltes Land sehen. Das in der Mitte, das was praktisch auch in der Mitte auf diesem weißen Streifen zu sehen ist, das ist Ungarn in seiner heutigen staatlichen Befindlichkeit. Und diese komischen Splitter da außenrum, das sind die Gebiete, die Ungarn 1920 im Vertrag von Trianon abgeben musste. Und wo völkische Ungarn, und das sind sehr viele, heute sagen, ja eigentlich Trianon war ein Verbrechen und wir müssen eigentlich diese Gebiete zurückkriegen. Wie gesagt, ne, das ist hier die Parademeile in Budapest, da findet man solche Plakate und zwar nicht einzeln, sondern an jeder Litfaßsäule. Es wird dazu Veranstaltungen aufgerufen, das ist ein ganz, ganz großes Thema, also jüngere Leute laufen da, also so ungarische Nazis laufen mit Trianon-T-Shirts durch die Gegend, da sind halt solche Landkarten dann auf T-Shirts abgebildet. Ja, und mit dem Schlagwort Trianon ist eigentlich gemeint, dass Ungarn heute doch am besten wieder größere Territorien zurückgewinnen soll. Einen solchen Versuch gab es schon mal, 1938, mit dem Münchner Diktat. Das Münchner Diktat, das praktisch Deutschland den Einmarsch in die sogenannten Sudetengebiete eröffnet hat. Da gab es einen geheimen Annex dazu, der ist heute eben nicht mehr geheim und den kann man nachlesen und da steht eben drin, dass Ungarn, wenn eine Verhandlungslösung nicht gelingt, praktisch in die Südslowakei einmarschieren darf. Hier auf dieser Karte sind die territorialen Veränderungen eingezeichnet, die das Münchner Diktat von Ende September 1938 vorsieht. Die Deutschen sind in die Sudetengebiete einmarschiert, die Ungarn in Kollaboration mit den Deutschen in die Südslowakei. dieses Modell zusammen mit den Deutschen eben den Einfluss auf gewünschte Gebiete zurückzugewinnen oder sie sogar zu annektieren. Diese Idee ist bis heute vorhanden. Ja, diese Idee läuft heute zum Teil so, dass eben, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die neue ungarische Regierung hat als eine ihrer ersten Amtshandlungen beschlossen, sämtlichen sogenannten Auslandsungarn, das sind Menschen, die als Muttersprache Ungarisch sprechen, die aber zum Beispiel in der Südslowakei wohnen, denen die ungarische Staatsbürgerschaft zu verleihen. Das ist ungefähr so, wie wir in Deutschland jetzt allen Sudetendeutschen, die noch in den Sudetengebieten leben, die Staatsbürgerschaft verleihen würde. Nun gut, also Deutschland hat das schon getan. Also man kann hier aber in diesem Beispiel sehr schön sehen, das, was Ungarn da macht, nämlich praktisch ungefähr 500.000 Menschen in der Südslowakei die ungarische Staatsbürgerschaft zu verleihen, das ist genau das, was dem deutschen Modell entspricht, was die Deutschen schon längst gemacht haben. Und das ist natürlich ganz brutal. Also die Slowakei hat ein paar Millionen Menschen, das sind nicht allzu viele, und 500.000, das ist richtig krass. Ne? Und jetzt laufen da demnächst vielleicht 500.000 Menschen rum, die eigentlich Bürger und Bürgerinnen der Slowakei sind, die aber zugleich dann Bürger und Bürgerinnen Ungarns sind. Ja, und das alles auf der Rückendeckung praktisch dieses deutschen Vorpreschens. Deutschland hat ja bekanntlich eben Angehörigen der deutschsprachigen Minderheiten in Polen und in Tschechien eben die Staatsbürgerschaft verliehen. Ja, und genau das machen jetzt auch die Ungarn. Man sieht, wie eben diese völkische Politik in Ungarn hier im Fahrwasser der deutschen Politik schwimmt. Und diese völkische Politik ist sehr, sehr krass. Bekannt geworden ist vor allem die Partei Jobbik. Die Partei Jobbik, die bei den Parlamentswahlen 16,7% gekriegt hat, kürzlich. Links Gábor Vona zu sehen, der Vorsitzende von Jobbik. Auf diesem Banner hier oben ist rechts noch Krisztina Morvai zu sehen. Das ist so eine von den Galionsfiguren von Jobbik. Krisztina Morvai ist nicht irgendwer. Die kommt auch wirklich aus dem Establishment in Budapest, aus den besseren bürgerlichen Kreisen. Die ist selber Professorin, Rechtsprofessorin gewesen, hat lange für die UNO gearbeitet, hat da auch mal für die Gleichstellung von Frauen sich eingesetzt, qua Amt. Also das ist so das Milieu, aus dem sie kommt. Und die ist gleichzeitig für Jobbik aktiv. Ich glaube, man tut Jobbik nicht unrecht, wenn man Jobbik nachsagt, dass die Politik doch der Politik der NPD sehr ähnlich ist. Auf jeden Fall hat Jobbik eine radikale völkische Politik drauf, will ganz offen eben auch den Einfluss auf die Nachbargebiete, eben die Südslowakei zum Beispiel, die Trianon-Gebiete wieder vergrößern. Jobbik hat die Majagarda gegründet, die ungarische Garde, die hier unten auf dem Bild zu sehen ist, eine paramilitärische Organisation, die in Budapest aufmarschiert, vor allem aber auch in Roma-Siedlungen aufmarschiert und dort Furcht und Schrecken erregt. Das ist völlig logisch, ne? Wenn da wirklich haufenweise zu Hunderten Nazis in paramilitärischer Aufmachung aufmarschieren und durch Roma-Siedlungen ziehen, das ist fürchterlich. Ne? Die Majagarda, also die ungarische Garde, hat deswegen auch hier eine gewisse Öffentlichkeit. Sie ist inzwischen formal verboten worden. Sie hat sich dann wieder gegründet. Nach wie vor ist ihr Status nicht wirklich geklärt. Es gab vor ein paar Tagen mal Versuche, eine Demonstration von ihr aufzulösen. Aber es ist nach wie vor, würde ich sagen, nicht klar, wie es mit der Majagarda weitergehen wird. Das ist aber nur die Spitze eines ziemlich großen Eisberges. Die Spitze dieses Eisberges wird auch daran sichtlich, dass es in Ungarn eine fürchterliche Gewalt vor allem gegen Roma gibt. Also das unangenehmste, das wirklich ekelhafteste Beispiel ist ein Mord, der vor 2 Jahren in einem Ort mit dem Namen Tata St. Dörcs passiert ist. Da sind irgendwelche ungarischen Rechtsextremen nachts in dieses Dorf rein, haben 2 Häuser angezündet, in denen Roma-Familien gewohnt haben, und als sie dann geflohen sind, haben die eben Rechten auf die Roma geschossen. Dabei ist ein Familienvater mit einem 5-jährigen Kind erschossen worden. Andere sind mit dem Leben irgendwie davon gekommen, aber die Umstände sprechen für sich. Das sind nicht die einzigen Morde an Roma in Ungarn gewesen. Die Gewalt ist nach wie vor fürchterlich hoch. Es ist nicht nur der Antiziganismus, der in Ungarn sehr krass ist. Er ist das blutigste Phänomen im Moment, aber sehr krass ist auch der Antisemitismus in Ungarn. Es gibt einen sehr virulenten Antisemitismus, nicht nur bei Jobbik, sondern auch in der Bevölkerung. Der ist verbunden mit eigentlich im Kern nationalsozialistischen Verschwörungstheorien, also mit der irrsinnigen Behauptung, dass es da irgendwelche Kreise an der US-amerikanischen Ostküste gäbe, die vorhätten, sich systematisch ungarischen Boden aufzukaufen, um den ungarischen Widerstand in Grund und Boden zu zwingen. Und also das wird da wirklich vertreten, ne? Und zwar jetzt nicht nur in Publikationen von Jobbik, sondern auch in der Öffentlichkeit wird sowas gelegentlich geäußert, ohne dass eben Leute, die solche Verschwörungstheorien dann äußern, dafür dann den Abgang machen müssen. Ja, der Antisemitismus äußert sich da auch sonst recht stark. Und dieser starke Antiziganismus und dieser starke Antisemitismus, die deuten schon darauf hin, dass das Problem in Ungarn nicht nur Jobbik ist. Und tatsächlich ist es auch so, das Problem reicht viel weiter. Es ist so, die große Partei in Ungarn, die hier allgemein als konservative Partei eingestuft wird, das ist die Partei Fidesz mit dem Ministerpräsidenten Viktor Orban. Fidesz gilt hier als konservativ, ist auch Mitglied in der EVP, also der Europäischen Volkspartei. Tatsächlich ist es so, dass Fidesz eine Partei ist, die sehr stark völkisch orientiert ist. Natürlich gibt es auch in den deutschen konservativen Parteien dieses völkische Moment, also gerade in der CSU, glaube ich, kann man in dem Fall schon sagen. Aber in Fidesz ist das nochmal deutlich stärker ausgeprägt und Fidesz hat demzufolge auch immer eine Tendenz, die sehr stark zu einer offen antiziganistischen Politik eben geht und zu einer zumindest Duldung eben dieser extrem rechten Politik. Nur so nebenbei, es gibt sehr starke Hinweise darauf, keinen definitiven Beleg, aber sehr starke Hinweise darauf, dass auch die Gründung von Jobbik eine Idee von Strategen von Fidesz war. Dass also Fidesz-Leute praktisch auf die Idee gekommen sind, nach ihrer Wahlniederlage im Jahr 2002 eine Partei zu gründen, die noch rechts von ihnen steht, weil das eben strategisch günstiger sei. Gut, das ist die Lage in Ungarn heute. Wie gesagt, die extreme Rechte hat hier eine Partei, die 16,7% kriegt und diese Partei ist dann doch nochmal deutlich krasser als Vlaams Belang oder Liga Nord und eher bei der NPD anzusiedeln. Dazu kommt eben noch, dass die Regierungspartei, die alleine die absolute Mehrheit hat, eben auch sehr stark völkisch ausgerichtet ist. Und das Ganze, wie gesagt, diese völkische Politik wird gedeckt von der deutschen Politik. Beispiel die Vergabe von Pässen an die ungarischsprachigen Minderheiten im Ausland. Nächstes Beispiel Tschechien. Tschechien ist auch bekannt für relativ gewalttätige Ereignisse und für einen starken Antiziganismus. Wenn man sich die Geschichte der extremen Rechten in Tschechien anschaut, dann stellt man fest, angefangen haben sie direkt Ende 1989 mit einer Partei, die hieß Vereinigung für die Republik, hatte also auch den Namen Republik in ihrem Namen und das lag auch ein bisschen daran, dass die deutschen Republikaner damals gerade sehr erfolgreich waren. Die waren so ein bisschen das Vorbild eben für Miroslav Sládek, als der eben diese SPRST gegründet hat, die tschechischen Republikaner praktisch im Jahr 1989. Die tschechischen Republikaner hatten einen Moment, was sie von den deutschen Republikanern sehr deutlich unterschieden hat. Sie mochten nämlich die Deutschen nicht. Die Ursache ist einfach die, und das ist auch sehr wichtig überhaupt für die extreme Rechte in Tschechien, dass ja die deutsch-tschechische Geschichte eine ganz andere ist als die deutsch-ungarische. Es ist ja so gewesen, dass Ungarn sich 1938 im Windschatten der Deutschen die Südslowakei unter den Nagel gerissen hat. Also die Deutschen und die Ungarn haben zusammen praktisch die Tschechoslowakei überfallen. Für Tschechien ist das natürlich eine Sache aus einem ganz anderen Blickwinkel. Die Tschechen, und zwar auch die faschistischen Organisationen, die es 1938 in Tschechien, in der Tschechoslowakei gab, die haben damals die Deutschen als Aggressoren erlebt auf politischer Ebene. Nur für tschechoslowakische Nationalisten waren die Deutschen damals die Feinde. Deswegen ist es auch so, dass Teile der extremen Rechten in Tschechien bis heute die Beneš-Gesetze in Ordnung finden. Die Beneš-Gesetze, die halt die deutschsprachige Minderheit ab 1945 dann praktisch zur Umsiedlung der deutschsprachigen Minderheit geführt haben. Und das passt natürlich überhaupt nicht zur Position der deutschen extremen Rechten, die ja eigentlich die Sudetengebiete am liebsten wieder deutsch haben möchte. Das ist ein Streitpunkt sowohl innerhalb der extremen Rechten in Tschechien als auch zwischen einigen Organisationen der tschechischen und der deutschen extremen Rechten. Die Tradition der tschechischen Republikaner bezieht sich positiv auf die Tschechoslowakei bis heute. Von daher ist sie in dieser Hinsicht, wenn man so will, antideutsch eingestellt. Von daher gibt es da keine besonders guten Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Deutschland. Eine Partei, die heute nicht mehr, aber in jüngster Zeit relativ viel Schlagzeilen gemacht hat, ist die Zdenecká strana, also die Arbeiterpartei. Die Arbeiterpartei ist gegründet worden im Jahr 2003 von Tomáš Vandas. Tomáš Vandas war in den 90ern auch in der Partei von Miroslav Sládek, also in dieser Republikanerpartei hier Mitglied, ist dann, als die zerfallen ist und sich zerstritten hat, raus und hat dann eine eigene Partei gegründet, nämlich die Zdenecká strana, die nochmal deutlich schärfer orientiert ist, die auch mit der NPD kooperiert heute, ideologisch auch auf dieser Linie anzusiedeln ist. Und die unter anderem deswegen Anfang des Jahres verboten wurde. Das ist schon ein bemerkenswerter Unterschied, dass diese Partei, die man durchaus auf NPD-Linie einstufen kann, in der Tschechischen Republik eben verboten worden ist. Ein doch recht anderer Umgang der staatlichen Organe mit dieser Partei, auch wenn es auch an dem Umgang des tschechischen Staates mit der extremen Rechten sehr vieles zu bemängeln gibt, aber auch das ist hier schon mal ein Unterschied, den es festzuhalten gilt. Sehr bekannt geworden ist die Zdenecká strana und überhaupt die extreme Rechte in Tschechien im Herbst 2008 in Litvínov. Litvínov ist eine Industriestadt im Norden Tschechiens, unweit der Grenze zu Sachsen. In Litvínov gibt es, man kann es nicht anders bezeichnen, glaube ich, als Roma-Ghetto, also Roma-Siedlungen wäre ein vorsichtiger Ausdruck. Da gibt es eben so eine Siedlung, gut sagen wir mal Siedlung, wo eben viele Roma unter erbärmlichen Umständen leben. Inzwischen sollen die Umstände sich ein bisschen gebessert haben nach diesen Pogromen, die es im Jahr 2008 da gab, aber 2008 war es noch richtig schlimm. Ja, 2008 sind eben Aktivisten unter anderem der Zdenecká strana, also der Arbeiterpartei und des Národní odpor, das heißt nationaler Widerstand übersetzt, ist praktisch so etwas Ähnliches wie die Freien Kameradschaften. Die haben sich da zusammengerottet und haben in zwei Anläufen praktisch diese Roma-Siedlung da richtig gehend überfallen. Es ist zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen, vor allem im November 2008 bei dem zweiten großen Aufmarsch der extremen Rechten in Tschechien, in Litvínov. Es ist zu ganz heftiger Gewalt gekommen, da sind irgendwelche Sprenggranaten durch die Gegend geflogen. Irgendein Nazi hat 5 Finger verloren, weil er so eine Sprenggranate festgehalten hat, als sie explodiert ist. Also was auch immer da passiert ist, es ist wirklich, wirklich wild gewesen. Also so wild, dass übrigens, das möchte ich euch wegen dem Zitat nochmal weg, dass die Leute von dem, wie heißen sie, Freier Widerstand kamen oder so, also hier bei euch um die Ecke jedenfalls, die sagen heute, die haben seitdem recht engen Kontakt, seit Litvínov, zum sogenannten nationalen Widerstand in Tschechien. Und die sagen nach so einer gemeinsamen Demonstration, interessant war auch der Austausch von strategischen Vorgehensweisen bei Demos und anderen Versammlungen. Hier könnte sich ein intensiverer Kontakt zu aktiven Gruppen aus Tschechien als wertvoll herausstellen. Das sagen die halt nach solchen Veranstaltungen wie diesem Pogrom in Litvínov, dass sie da durchaus noch was von lernen können. Also die sind der Ansicht, sowas kriegen sie hier in Bayern noch nicht zustande, was die Tschechen in Litvínov da geschafft haben, aber da möchten sie hin. Es gibt tatsächlich, aber das werdet ihr wahrscheinlich viel, viel besser wissen als ich, hier einen recht engen Austausch zwischen der rechten Szene in Bayern und in Tschechien. Es gibt auch immer wieder gemeinsame Veranstaltungen, wo die als sie noch nicht verboten war, die Zdenecká strana auftrat, also die Arbeiterpartei, und gleichzeitig mit der NPD auftrat. Es gibt natürlich ein ideologisches Problem, und das sind die Beneš-Gesetze. Und um die Beneš-Gesetze gab es richtig Krach. Es war, glaube ich, 2004, da wollte irgend so ein tschechischer Nazi beim Rudolf-Hess-Marsch auftreten. Und da hat Jürgen Rieger, der damals noch lebte, hat gesagt, also nur über meine Leiche. Gut, heute wird es vielleicht gehen, aber er hat gesagt, gut, geht nicht. Also die Tschechen, das sind alles üble Gestalten, denn die haben die Sudetendeutschen vertrieben. Und, sagt der Rieger damals, gesagt, so jemand kommt mir nicht ins Haus. Ja, das war das Problem zwischen den Deutschen und den tschechischen Nazis, eigentlich schon immer. Es ist inzwischen zumindest auf der Oberfläche und wie es scheint auch praktisch einigermaßen gelöst. Man hat es auf, wenn man so will, nationalsozialistischer Basis gelöst, in dem Sinne, dass nämlich halt jeweils die Völker da leben sollen, wo sie ihr Heimatgebiet haben, also praktisch die Gebiete haben, die ihnen gehören. Und aus eben Sicht der völkischen Rechten sind die Sudetengebiete natürlich deutsche Gebiete. Und da hat sich auch ein tschechischer Nazi zu fügen, da hat er darauf zu verzichten. Das haben die tschechischen Nazis, vor allem der Národní odpor, das ist so das stärkste Organisationsgeflecht, wie gesagt, sowas wie die Kameradschaften, die haben das getan. In einem Übereinkommen, das lautet in einigen Ausschnitten, Zitat, in diesem Sinne, also da wird erst gesagt, man verzichtet auf, andersrum, man erkennt die Benesch-Gesetze definitiv nicht an und sagt damit praktisch, dass die Deutschen Anspruch auf die Sudetengebiete haben und dann geht es weiter, Zitat, in diesem Sinne knüpfen wir bewusst an die Tradition und die Leistung des Deutschen Reiches und seiner Verbündeten als Kern und Bollwerk Europas an. Wird Bezug genommen auf den Kampf der Waffen-SS gegen die Sowjetunion. Und die Waffen-SS hatte ja bekanntlich eine starke europäische Dimension. Also viele ausländische Freiwillige, die da mit gekämpft haben. Weiter im Zitat. Der von fremden Mächten betriebenen Zerstörung unserer Völker durch biologische und ökonomische Überfremdung können wir nur mit einem Seite an Seite geführten gemeinsamen Kampf erfolgreich begegnen. Dieses Abkommen dient dazu, gemeinsam die unsere Völker knechtende Nachkriegsherrschaft der alliierten Siegermächte und deren Hintergrundkräfte, supranationale Hochfinanz, zu beseitigen. Zitat Ende. Auch hier wieder die wüsten antisemitischen Klischees, die da natürlich voll eine Rolle spielen. Rechts ein Foto von irgendwelchen Nazis, ich meine aus Kram, aber vielleicht kennt ihr sie ja, die da gerade sich in der Tschechischen Republik rumgetrieben haben. Es gibt daneben noch eine Partei in der Tschechischen Republik, die ich kurz erwähnen möchte, weil sie wegen eines Zitats bekannt geworden ist. Das ist die Národní strana, also die Volkspartei. Die ist deswegen, ist eigentlich nicht besonders bedeutend, nur ihre Vorsitzende, die Petra Edelmanova, die hier auf einem Pro-Köln-Kongress zu sehen ist, die hat mal gesagt, dass sie für die Zitat-Endlösung der Zigeunerfrage Zitat Ende sei. Und dieses Zitat hat sie recht bekannt gemacht, deswegen möchte ich sie kurz erwähnen. Gut. Aber auch hier am Beispiel Tschechien kann man sehen, auf der einen Seite, wie diese Geschichte mit dem Verhältnis zu Deutschland nach wie vor ganz virulent reinwirkt in die extreme Rechte, die Frage der Sudetengebiete. Und dann ist es auch so, ich würde sagen, wenn man Tschechien und Ungarn vergleicht. Ungarn ist ein Staat, der eine ganz starke völkische Basis hat und diese völkische Basis in Kooperation mit Deutschland auch intensiviert. Tschechien ist ein Staat, der zwar auch eine völkische Tradition in Teilen hat, die gibt es da auch, aber der überhaupt nicht diese völkische Basis hat. Die völkische Tradition in Tschechien ist eher schwach ausgeprägt. Genauso ist auch die völkische Kooperation mit Deutschland eher schwach ausgeprägt. Und es gibt zwar relativ viele Gewalttaten in Tschechien, aber es gibt überhaupt keine auch nur annähernd vergleichbare Verankerung der extremen Rechten in der Bevölkerung, wie es sie in Ungarn gibt. Von daher würde ich sagen, die extreme Rechte in Tschechien ist zwar gewalttätig und insofern eine Gefahr, aber sie ist überhaupt nicht so eine Gefahr, wie sie es in Ungarn ist, weil sie eben nicht diese Verankerung hat und nicht dieses Potenzial hinter sich zu wachsen. Gut, kurz würde ich vielleicht noch auf Russland eingehen. Russland ist nochmal ein Staat, der nochmal anders gestrickt ist. Das liegt einfach daran, dass Russland sehr groß ist und als Staat ein sehr großes Machtpotenzial hat. Und das wirkt sich auch auf die Konzeptionen in der extremen Rechten aus. Die extreme Rechte in Russland ist sehr, sehr gewalttätig. Es gab allein im letzten Jahr 80 Morde, die nachweislich von Nazis verübt worden sind. Im Jahr davor waren es über 100 rassistische Morde, die da stattgefunden haben. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Es werden auch immer wieder Antifaschisten und Antifaschistinnen umgebracht von russischen Nazis. Die Lage da ist wirklich übel. Es gibt also ein sehr, sehr großes Gewaltpotenzial. Das ist der eine Punkt, der spricht für sich. Auf der anderen Seite ist es so, dass es zwei Strömungen gibt, die auf ideologischer und politischer Ebene sehr, sehr interessant sind, mal von der Gewaltebene weg. Das eine ist ein Nationalismus, der sich zum Beispiel mit Wladimir Schirinowski verbindet. Wladimir Schirinowski hat im Jahr 1990 schon die sogenannte Liberaldemokratische Partei Russlands gegründet. Faktisch ist es einfach eine nationalistische Partei, eine Partei der extremen Rechten, die zuletzt 9,3% gekriegt hat bei den Präsidentschaftswahlen, so um die 10% rum. Damit kann sie immer rechnen landesweit. Das ist also schon eine recht große und starke Partei. Zhirinovsky vertritt einen harten russischen Nationalismus, ist einfach für einen starken russischen Nationalstaat. Und Zhirinovsky ist sehr häufig in Deutschland gewesen, zumindest eine Zeit lang, dann hat er irgendwann auch Einreiseverbot. Aber für Leute wie Zhirinovsky ist ein Bündnis mit Deutschland immer sehr wichtig. Und das ist einfach auch historisch begründet. Wenn man sich die deutsch-russische Geschichte anschaut, bekannt sind immer nur die Kriege. Also der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg, wo Deutschland und Russland sich bekämpft haben. Weniger bekannt, aber sehr virulent sind die Kooperationstraditionen. Ein Schlaglicht ist der Hitler-Stalin-Pakt vom Sommer 1939, wo Nazi-Deutschland und die Sowjetunion sich geeinigt haben, also sich Polen aufzuteilen. Das ist ein Teil der deutsch-russischen Kooperation hier, eben der deutsch-sowjetischen Kooperation, die es schon im 19. Jahrhundert gegeben hat und das ganze 20. Jahrhundert hindurch. Und auch heute ist es ja bekanntlich so, dass es sehr deutliche Versuche gibt, sowohl auf deutscher als auch auf russischer Seite die Zusammenarbeit auszubauen. Genau das tut auch die extreme Rechte. Und das Konzept, was dabei im Hintergrund steht, ist das, dass der Hauptfeind eigentlich die USA und das Judentum sind. Und irgendwie ist eigentlich aus Sicht dieser russischen Nationalisten das alles dasselbe. Also dieser klassische mit einem Anti-Amerikanismus verbundene Antisemitismus, der ist in Russland recht stark verbreitet. Und die Idee, eben die USA zu plätten und gleichzeitig damit den Einfluss des Judentums zurückzudrängen, also alles nur Zitate aus diesem völkischen Konstrukt. Diese Idee ist in Russland doch auch nicht unverbreitet, sagen wir es mal so. Sie wird unter anderem eben von der Liberaldemokratischen Partei ganz stark vertreten. Und von daher liegt dieses Bündnis mit Deutschland eben auch nahe. Denn, ja, vielleicht mache ich da gerade mit einem kleinen Zitat weiter. Oh, jetzt habe ich doch, hier habe ich es, genau. Mit einem kleinen Zitat von Alexander Dugin. Alexander Dugin ist einer aus der extremen Rechten in Russland, der eher so eine nationalbolschewistische, aus so einer nationalbolschewistischen Tradition kommt, also aus einer Tradition, wie sie hier zu erkennen ist, ne, mit eben einem Nazi-Plakat mit Hammer und Sichel drin. Diese nationalbolschewistische Tradition, die eigentlich eine nationalsozialistische ist, die ist, gibt es in Russland auch nach wie vor. Der Parteiname ist falsch, der da drauf steht. Das ist natürlich nicht die Liberaldemokratische Partei Russlands, die da vertreten, verboten worden ist, sondern die Nationalbolschewistische Partei Russlands, die NBP. Gut. Ja, wie gesagt, Alexander Dugin ist eigentlich ein Intellektueller, der aus dieser Tradition kommt. Und Alexander Dugin favorisiert ein Eurasien-Konzept. Und das ist das zweite Moment, das in der extremen Rechten in Russland sehr wichtig ist. Dieses Eurasien-Konzept sieht vor, praktisch einen Zusammenschluss Europas und Asiens hinzukriegen. Ein Zitat aus einer recht guten Analyse. Zitat: In Dugins apokalyptischer Weltsicht stellt sich die Weltgeschichte als jahrhundertealte Konfrontation zwischen hierarchisch organisierten eurasischen Landmächten, das wären Russland und Deutschland, und liberalen atlantischen Seemächten dar, das wären vor allem Großbritannien und die USA. Diese Auseinandersetzung auf Leben und Tod wird heute zwischen Russland und den USA als Hauptrepräsentanten der beiden antagonistischen Zivilisationstypen ausgetragen und nähert sich nun ihrem Endkampf. Zitat Ende. Das ist die Ansicht von Alexander Dugin, der heute eben versucht, möglichst viele Organisationen auf dieses Eurasien-Konzept eben festzuklopfen. Es wird auch von solchen Kreisen in Deutschland, unter anderem bei der NPD, für solche Konzepte geworben. Interessant ist aber, dass dieses Eurasien-Konzept nicht nur in extrem rechten Kreisen beworben wird, sondern Alexander Dugin wird durchaus auch im russischen Establishment, also in den Moskauer, in den engeren Moskauer Herrschaftskreisen, diskutiert. Es gibt durchaus Leute aus Regierungskreisen in Moskau, die so ein Eurasien-Konzept favorisieren würden. Und es ist inzwischen auch so, dass solche Eurasien-Konzepte auch in Deutschland immer mehr diskutiert werden. Vor einem halben Jahr konnte man in der FAZ, also schon einer wirklich sehr etablierten Zeitung, einen Artikel lesen, wo jemand für so ein Eurasien-Konzept geworben hat. Unter anderem auch in Anklang an Dugin. Ja, wie gesagt, das ist ein Konzept, was aus der anti-amerikanischen, antisemitischen extremen Rechten in Russland kommt. was in Russland eine recht alte Tradition hat und was inzwischen auch in etablierten Kreisen diskutiert wird und das inzwischen übrigens auch in Deutschland. Auch hier kann man wieder einen direkten Bezug zur deutschen Politik sehen. Gut, jetzt wäre ich im Prinzip durch. Ich würde ganz kurz, nee, ich lasse das mal raus. Wenn ihr wollt, könnte ich gleich noch ein bisschen eingehen auf die europaweiten Kooperationen, also die Formen, wo wirklich schon zusammengearbeitet wird. Aber ich würde sagen, vielleicht machen wir erstmal kurze Luftholpause. Oder wie seht ihr das? Ja. Gut, dann machen wir eine kurze. Und dann können wir einfach diskutieren und gegebenenfalls noch auf die. Genau, dann Diskussion und eben dann noch, bevor dann die europaweite Kooperation dann.